Mithilfe von Mustern, die wir schon immer benutzt haben, um unsere Umwelt zu begreifen, verleihen wir Begebenheiten, die anfangs keinen Sinn ergeben oder vielleicht dem widersprechen, was uns vertraut ist, schließlich doch einen Sinn, und sei es, indem wir ihnen eine Fiktion überstülpen. Es wird dabei antizipiert oder projiziert, Lücken werden auf Basis eigener Bewertungen gefüllt, andere Aspekte werden ignoriert oder so lange verändert, bis sie passen. Will Storr zitiert in seinem Buch den Neurobiologen Bruce E. Wexler. Sobald die internen Strukturen des Gehirns etabliert sind, drehen sie die Beziehung zwischen dem Inneren und dem Äußeren um. Anstatt dass die inneren Strukturen durch die Umwelt geformt werden, handelt das Individuum nun, um die etablierten Strukturen angesichts der Herausforderungen der Umwelt zu bewahren und empfindet Veränderungen in der Struktur als schwierig und schmerzhaft. Dementsprechend ignorieren oder vergessen wir Informationen, die mit diesen Strukturen unvereinbar sind, oder wir versuchen aktiv, sie zu diskreditieren. Manchmal machen wir das in einem Maße, dass am Ende im bewussten Denken das Gegenteil dessen ankommt, was gerade rezipiert wurde. Wenn uns jemand fragt, warum wir dieses Glas Wasser wollten, sagen wir eben, weil wir Durst hatten. Allerdings nicht, weil aus dem Mundraum das Signal für Durst kam, sondern weil das Storynetz es anbietet. Erinnern Sie sich noch an den Blitzeinschlag zu Beginn des Kapitels? Wir nehmen wahr, dunkler Himmel, plötzlich helles Licht, dann wieder Dunkelheit, ein Grollen in der Ferne. Wir versehen diese empfangenen Informationen passenderweise mit blitzschnellen Arbeitshypothesen. Wolken, Blitz und Donner treten zusammen auf, hängen also offenbar zusammen. Wir rufen Erfahrungen ab, die bei der Einordnung der Situation helfen könnten, und versuchen daraus eine Erklärung, nochmal Achtung, Blitz abzuleiten.